4. Leon, euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Soundtrack zum Übernachten auf den Sofas anderer Leute. Change what I feel. brother. So on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear. We'll get there. For I know he would not encumber me. He ain't heavy. My brother. It's a long, long road. From which there is no return. While we're on the way to there, why not share? Soundtrack zum Übernachten auf den Sofas anderer Leute. Auf den Sofas anderer Leute empfand ich immer dies, Freiheit. Insbesondere natürlich dann, wenn ich darauf übernachtete. Und es konnte etliche Gründe geben, dies zu tun. Kein Bus, kein Zug mehr zu später Stunde, der mich hätte nach Haus bringen können. Oder aber auch schlicht und ergreifend keine Lust, überhaupt noch vor die Tür meines Gastgebers zu gehen, wenn es etwa regnete. Ich schätze mal, ich bleibe, sagte ich dann, ließ das Ganze so ein wenig im Ungefähren, um die letzte Entscheidung natürlich dem Wohnungsinhaber zu überlassen. Der, klare Sache, zustimmte, mir irgendwann eine Decke in die Hand drückte und sich selber ins Schlafzimmer verzog. Ich brauchte kein Geld, es war ja alles da, Margarine, Aufschnitt, Brot und Kaffee, wahlweise auch Tee. Und ich musste auch nicht fürchten, irgendeine blöde Rechnung am nächsten Tag aus dem Briefkasten fischen zu müssen. Denn an mich konnte hier rein gar nichts adressiert sein. Manchmal saßen wir nachts da noch zusammen und poolten Tabakreste aus den ausgedrückten Kippen. Es war ein wenig so wie das sogenannte Poolen der Krabben, aber dann doch auch wieder anders. Rauchten noch eine, morgen mal zur Tanke gehen und Kippen holen. Das war aber auch wirklich alles, was es am nächsten Tag zu erledigen galt. Gute Nacht, schlaf gut, sagte ich dann irgendwann und wühlte noch ein wenig in der Musiksammlung meines Gastgebers herum. Freiheit. Hier kommt der Soundtrack zum Übernachten auf den Sofas anderer Leute. It's got edge of the plain. How we take each other's love without thinking anymore. Forgetting George Harrison, davor die Black Babies, Soundtrack zum Übernachten auf den Sofas anderer Leute. Für das Übernachten auf den Sofas anderer Leute gibt es eine Faustregel. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück musst du verschwinden. Auch wenn es Bindfäden, Hunde und Katzen gemeinsam regnet. Raus. Wenn du bleibst, wird es lästig. Ich kannte einmal jemanden, der blieb eine weitere Nacht, da wo er gerade war. Und ich bin mir sicher, er hat sich später oft gefragt, ob er nicht doch besser hätte gehen sollen, schon am ersten Morgen. Nicht zwei Straßen weiter. Nein, das hat kein Format. Sich durchschlagen, schnorren, so etwas haftet schnell an und spricht sich schnell herum. Besser ganz raus aus dem Ort. Egal übrigens, auf welcher Straße. Denn es gilt, egal welche man am Ende nimmt, die nächste Stadt kommt ganz bestimmt. there's one more city. I'm on the run, the highway is my home. Well, I raised a lot of cane back in my younger days, while mama, she prayed my crops would fail. Now I'm a haunted fugitive with just two ways: outrun the law or spend my life in jail. like the kind of girl that gets sworn in a drag race. Guess all them Bloody Mary brunches dulled the edges on you. You got a stay of execution, some deferment from oblivion. But the things that didn't kill you made you weak over time. It's winter in Kentucky, I'm all tapped out. Pastor got some parishioners to shovel out the lot for free. Sometimes you just gotta stop and consider the good things. Like how your money don't get ruined when it gets washed in the pockets of your jeans. Musik hier von Wooden Wend, davor von Russ Tolman, der einen alten Merle Haggard-Song gecovert hat. Soundtrack zum Übernachten auf den Sofas anderer Leute. Ja, warum sich denn nicht zu Hause aufs Sofa legen, wird manch einer fragen. Ist das denn verboten? Nein, meines Wissens nicht. Aber seien wir ehrlich, es macht keinen Spaß. Zumindest mir nicht. Ich lege mich grundsätzlich nur auf mein eigenes Sofa, wenn ich krank bin. Fieber, Grippe, Husten. Dann kann ich sehr, sehr unleidlich sein und gleich ein halbes Dutzend anderer Leute auf Trab halten. Bitte einen Tee, rufe ich, und bitte eine Wärmflasche und kann mal eben jemand zur Tanke gehen, Tabak holen, dieses Elende rauchen. Man tut es ja letztlich nur, um zu überprüfen, ob es schon wieder beschwerdefrei geht. Eine Art Gesundheitscheck also. Fiebrig auf dem eigenen Sofa unter einer Decke liegen und rauchen. Also Spaß macht das nicht gerade, und Musik dabei hören, das wäre nun absolut nicht mein Ding. Lieber lasse ich die Glotze laufen, so nebenher. TV am Nachmittag. Danach immerhin weiß man dann, wie schlimm das alles wirklich ist. Hier, bei uns, auf den Sofas der nachmittäglichen Talkshows. Manchmal nehmen Paare dort Platz, sie prominent, er prominent. Oft überlege ich dann, was die beiden sich nach der Sendung im Taxi wohl zu sagen haben. Und ich frage mich natürlich, wer von beiden vorne sitzt, er oder sie. Ob es abends besser wird im TV, vermag ich natürlich nicht zu sagen, denn abends bin ich dann wieder gesund und spiele mit dem Gedanken, Freunde zu besuchen. Auch auf die Gefahr hin, dass es spät wird. Ich schätze mal, ich bleibe, kann ich ja notfalls sagen. Und wo die Decke liegt, weiß ich im Schlaf. Ich liebe insbesondere diese schwelgerischen Lieder in den Musiksammlungen anderer Leute. Jeder Arzt wird nur zu gerne bestätigen, sie erhellen das Gemüt, und singen, notfalls auch mitsingen, ist seit jeher der beste Schutz vor einer heraufziehenden Erkältungskrankheit. Der Mensch ist frei geboren und er liegt auch überall in Ketten. Schon früh erkannte dies der Genfer Philosoph Jean-Jacques Rousseau, und man mag ihm kaum widersprechen. Womöglich aber übersah der Mann die Freiheit auf den Sofas anderer Leute. Ketten, dort habe ich persönlich zumindest bei keiner Gelegenheit angetroffen. Ich wäre ein rollender Stein, ich könnte überall zu Hause sein. Rolling Stone heißt dieser Track und kommt von Pete McLeod. Davor haben wir gehört Musik aus dem neuen Album von Steve Craddock, in Klammern Paul Weller, Ocean Color Scene. Und dieser Pete McLeod ist das neueste Signing des Schotten Alan McGee, der damals mit seinem Creation-Label berühmt geworden ist, danach aber auch noch eins hatte, Pop Tones hieß das. Und auf diesem Label, man mag das heute kaum glauben, hat Alan McGee uralte Songs der Birds veröffentlicht, die er irgendwie aufgerissen gewissermaßen hatte, Outtakes oder alternative Versionen von bekannten Songs. Das ist mir beim Stöbern heute auch in die Hand gekommen. Aber wo waren wir stehen geblieben? Soundtrack zum Übernachten auf den Sofas anderer Leute. Eine ganze Reihe von Menschen denken, kaum hast du das Gespräch auf das Thema Sofa gebracht, unmittelbar an dies, Sex. Ein junger Kerl hat mir mal erzählt, er hätte in Hamburg Sex mit einem Mädchen auf dem Sofa gehabt. Und plötzlich, klar, dass so etwas passieren muss, hätte sich die Tür geöffnet und hereinspaziert sei der Opi. Er wollte auf sein Sofa, wie immer. Kosenamen für den alten Herrn übrigens, ein Mix aus Sofa und Opi. Sopi. Nun habe er es allerdings bereits heftig mit den Augen gehabt und kaum etwas erkennen können. Und am nächsten Morgen sei dann alles vergessen gewesen. Der Mann habe sich an rein gar nichts erinnern können. Und dann hatte ich mich erkundigt. Ich bin dann gefahren, hatte der junge Kerl mir gesagt. Richtig, hatte ich anerkennend ausgerufen. Das hast du richtig gemacht. Pläne, so hochfliegend und dabei dennoch auf dem Sofa liegend. Die Kuba-Amerikanerin Amber Q hat länger als ein Jahr in einem Tonstudio in Atlanta verbracht und dort Nacht für Nacht auf einem Sofa genächtigt. Angeblich soll sie gar unentwegt in denselben Klamotten dort herumgelaufen sein. Nun wäre es vermessen, ein Sofa für den Grad an künstlerischer Qualität verantwortlich zu machen, so wie sie bei Amber Q auszumachen ist. Immerhin aber mag ihr Lifestyle ein Fingerzeig darauf sein, wie losgelöst und entrückt sich ein Mensch bewegen und letztlich einer Sache verschreiben kann. In ihrem Fall sind und waren das Texte, die sie schrieb und teilweise auch selber sang. Nun lebt sie mit ihrem Freund Mike Edge in Los Angeles und teilt mit ihm wohl eher das Bett als irgendein Sofa. Als musikalische Einheit nennen die beiden sich Boardwalk. Ihr gleichnamiges Album ist der schönste Lo-Fi-Symphonic-Pop, den man sich in diesen trüben Tagen nur denken kann. Wie sehr habe ich früher zu Beginn der sogenannten dunklen Jahreszeit versucht, die alten Procol Harum ins Bild zu rücken. Kauft Procol Harum-Platten. Heute erübrigt sich ein solcher Appell eigentlich. Soundtrack zum Übernachten auf den Sofas anderer Leute. Boardwalk. at first just go sleep. Turn the wider shade off. Samantha Crane kommt aus den USA, hat einen indianischen Hintergrund, bisher kein Album veröffentlicht. Das soll erst im Jahr 2014, im nächsten Jahr also passieren. Vorab gibt es aber diesen unfassbar tollen Song von ihr, den ich hier gerade gespielt habe, For the Miner. Soundtrack zum Übernachten auf den Sofas anderer Leute. Ich kannte jemanden, der wollte ohne Ticket mit dem Zug von Brüssel nach Paris. Kein Wunder, dass er sein Abteil inmitten der Fahrt plötzlich verließ. Er wurde aufgegriffen und des Zuges verwiesen. Ich habe keinen Schimmer, in welchem Kaff er da letztlich stand. Aber er war nun mal einer von diesen Typen, die, egal wie und wo man sie in hohem Bogen hinauswirft, immer auf die Beine fallen. Er traf eine junge Frau, sie kamen ins Gespräch und als es Abend wurde, irgendwo zwischen Brüssel und Paris, war klar, dass sie ihn nicht im Regen stehen ließ. Er ging also mit zu ihr. Und nun passierte eben nicht, was womöglich zu erwarten gewesen wäre. Keine Bettgeschichte. Nein, er nächtigte auf ihrem Sofa. Am nächsten Morgen freilich ignorierte er eine bereits zuvor hier beschriebene Grundregel, die besagt, geh, verlasse das Haus am nächsten Morgen und verlasse die Stadt. Er hingegen blieb mehrere Tage und irgendwann wechselte er nachts vom Sofa dann auch hin zum Bett. Die beiden zeugten ein Kind und gingen runter nach Süden. Ihr Vater hatte dort einen Weinberg, vielleicht auch zwei, drei. Ich selber war nicht dabei. Kurz nach der Geburt des Kindes folgte sie einem Rucksack-Tramp aus Neuseeland eben dorthin und ward samt Kind nie mehr gesehen. Er verabschiedete sich nach einigen Tagen von ihren Eltern, stellte sich an die Straße und hielt den Daumen hoch. Soundtrack zum Übernachten auf den Sofas anderer Leute.